Zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg fand am 26. Juli im Hafen Chongjin eine festliche Zusammenkunft der Besatzung des Schiffes New Global unter der Staatsflagge von Jamaika statt. Es gab Reden und wurde dann ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen.